lebte einst ein Mädchen, die war zart und fein. Doch wenn ich sie küsste, schrie sie, nein, ach nein, du zerbrichst mir meine Knochen, ach, du tust mir schrecklich weh. Und ich durfte sie nicht drücken, darum sagte ich ihr Adieu. Wenn du willst, dass ich dich liebe, musst du rund und mollig sein. Eine Bohnenstange kann mich nicht erfreuen. Wenn ich dich so vor mir sehe, mein Gefühl ist sehr gemischt. Wo bei anderen etwas dran ist, hast du nicht. Es gibt zwar Männer, die für Fette danken, jedoch die Schlanken haben bei mir kein Glück. Wenn du willst, dass ich dich liebe, musst du rund und mollig sein. Wenn ich Haut und Knochen sehe, sag ich nein. Beim Fleischermeister Eisbein bleib ich gerne stehen, um mir seine fetten Schinken anzusehen. Nur das Fräulein an der Kasse kommt mir wie ein Plättbrett vor. Als sie mit mir schäkern wollte, sang ich leise ihr ins Ohr. Wenn du willst, dass ich dich liebe, musst du rund und mollig sein. Eine Bohnenstange kann mich nicht erfreuen. Also wenn ich dich so vor mir sehe, mein Gefühl ist sehr gemischt. Wo bei anderen etwas dran ist, hast du nicht. Es gibt zwar Männer, die für Fette danken, jedoch die Schlanken, die haben bei mir kein Glück. Nein, nein, nein, nein, wenn du willst, dass ich dich liebe, musst du rund und mollig sein. Wenn ich Haut und Knochen sehe, sag ich nein. Dass ich dich liebe, musst du rund und mollig sein. Eine Bohnenstange kann mich nicht erfreuen. Wenn ich dich so vor mir sehe, mein Gefühl ist sehr gemischt. Wo bei anderen etwas dran ist, hast du nicht. Es gibt zwar Männer, die für Fette danken, jedoch die Schlanken, die haben bei mir kein Glück. Nee, nee, nee, nee. Wenn du willst, dass ich dich liebe, musst du rund und mollig sein. Wenn ich Haut und Knochen sehe, sag ich nein. Nee, nee, nee. Aufhören, Puppe, ist ja gar nicht anzudenken.